Normalerweise gehe ich dann bei meinem Publikum immer rein, dann sehe ich immer sofort, wer mich leiden kann und wer nicht. Und dafür kriegen Sie, wenn Sie das so lange gemacht haben, kriegen Sie dafür einen todsicheren Blick. Dann bleibe ich meistens bei dem einen oder anderen stehen, der betet gerade und sagt, hoffentlich spricht er nicht. Dann könnte ich mir jetzt zumindest, was das Äußerliche betrifft, kann ich Ihnen sagen, hier ist eine große Mehrheit von interessiert guckenden Menschen und das ist schon mal die wichtigste Voraussetzung. Dass man nicht zu einem Studium geht, weil die Eltern gesagt haben, jetzt musst du noch Jura machen oder BWL, sondern dass man vielleicht irgendwo hingeht, weil man festgestellt hat, ich habe Lust dazu. Ich habe 138 Nobelpreisträger zu Hause besucht und mit denen 138 Filme gemacht. Und habe allen die Frage gestellt, was ist der Motor für sie gewesen in ihrem Leben? Und alle haben gesagt, rechtzeitig zu erkennen, was ich gerne mache. Und wenn Sie sich selber die Frage stellen, macht dich das gerne, weshalb ich hier sitze, und sich darauf keine wirklich gute Antwort geben können, dann wechseln Sie so schnell wie möglich. Suchen Sie das, was Sie gerne machen, und werden Sie von mir aus Schokoladenbäcker oder was auch immer. Aber kriegen Sie so schnell wie möglich heraus, was interessiert Sie, wo hält man später auch durch, wenn es mal nicht so klappt. Wo kann man Leidenschaft entwickeln? Also wenn ich jetzt ein Priester wäre, dann würde ich sagen, überlegen Sie sich, für was würden Sie gerne Märtyrer werden? Das ist jetzt sehr hoch angehängt, aber mit der Kraft muss man in diesen Beruf reingehen, sonst kann man sich nicht durchsetzen.